Wind treibt Regen übers Land. Oh, die goldenen Garben, oh, die goldenen Garben. Hey, jo, spann den Wagen an. Hey, jo, treibt Regen übers Land. Oh, die goldenen Garben, oh, die goldenen Garben. Oh, die goldenen Garben, spann den Wagen an. Der Wind treibt Regen übers Land. Oh, die goldenen Garben.